Intronom, die AKE-Bar. Sandra und Mattus wünschen euch allen ein frohes neues Jahr. Hände Strom, Drums im Bauch, der Boden lebt. Jeder hier, der alles gibt. Pixel blitzen, Verstärker glühen. 2026, wir wollen es fühlen. Hörst du, wie der Countdown schreit? Spürst du, jetzt ist unsere Zeit. 3, 2, 1, Retronom. Tanzfläche, alles lebt im gleichen Takte. Konfetti fällt, wir sind dabei. Silvesternacht, wir schreien es frei. Neues Jahr, neuer Mut.